Der Teleporter Taku Kakuta und die Telepathin Betty Tuffry, die zugleich auch telekinetische Fähigkeiten hatte, befanden sich im hohen Norden des 9. Planeten der Vega, 27 Lichtjahre von der Erde entfernt. Hinter einigen Felsen versteckt warteten sie auf eine Militärstreife der Topsider, gnadenlose Echsenwesen, welche die bewohnten Planeten des Vega-Systems überfallen und besetzt hatten. Was ist, Betty? Wo bleiben die Topsider? Du hast doch gesagt, dass ihr Gleiter direkt auf uns zufliegt. Der Kommandant kann sich nicht entschließen, ob er sich hier bei uns umsehen soll oder weiter westlich. Seine Gedanken sind verworren. Verworren? Er ist wie berauscht von einem Sieg, den er mit seiner Streife über eine Gruppe praktisch unbewaffneter Pharaonen errungen hat. Warte. Jetzt kommt der Gleiter genau auf uns zu. Hörst du? Ja. Da vorne ist er schon. Er landet bei den Ruinen am Fluss. Das ist gut, da erwischen wir sie. Taku, bleibt es bei unserem Plan? Natürlich. Ich teleportiere zu den Topsiedern hin und du kippst den Gleiter telekinetisch um. Das wird die Echsen hoffentlich so durcheinander bringen, dass keiner von ihnen auf mich schießt. Du musst den Psychostrahler sofort einsetzen. Gib ihnen nicht die Chance, auf dich zu reagieren. Keine Angst, Betty. Ich bin ja nicht von gestern. Taku, unterschätze sie nicht. Sie sind gefährlich. Sie rechnen damit, überfallen zu werden. Ich teleportiere jetzt. Kipp den Gleiter um. Los! Jetzt! Der Gleiter kippt um. Taku, pass auf! Sie schießen! Er hat sie. Sie gehorchen. Betty, komm her! Na komm schon! Wir haben 5 Gefangene und die müssen wir zur Good Hope bringen. Glaubst du, das schaffe ich allein? Ich komme, Taku. Ich komme ja schon. Sie werden uns verraten, wo ihr super Schlachtschiff ist. Wir holen es aus ihnen heraus. Hoffentlich sprechen die Topsider wirklich Interkosmo. Ganz bestimmt, Betty. In dieser Hinsicht irren sich die Arkoniden bestimmt nicht. Komm! Wir verfrachten sie in ihren Gleiter. Die Topsider ließen sich widerstandslos abführen. Sie waren etwa so groß wie die Menschen, die sie mit dem Psychostrahler überwältigt hatten. Sie hatten breite, haarlose Schädel, die mit schwarzbraun glänzenden Schuppen überzogen waren. Schmale Lippen und weit vorspringende Kugelaugen, die ständig in Bewegung waren und mal zur einen, mal zur anderen Seite ruckten. Die Topsider waren in erschreckender Weise fremdartig. Jedoch keineswegs hässlich. Die Good Hope war auf dem 9. Planeten der Vega gelandet, doch nachdem sie einen schweren Treffer erhalten hatte, war sie nur noch ein Wrack. Die wichtigsten Persönlichkeiten der Vega-Expedition hielten sich in der Zentrale auf. Sie bemühten sich um Chector, den Pharaonen, mit dem man sich mittlerweile recht gut verständigen konnte. Jetzt kommt das Bild, das uns die Pharaonen aus ihrem Festungsbereich liefern. Ausgezeichnet, Chector. Endlich kommen wir weiter. Tora, sehen Sie mal auf den Bildschirm. Crest hat mir etwas von Materietransmittern erzählt, mit deren Hilfe die räumliche Versetzung von Materie möglich sein soll. Und Sie wollen mich jetzt fragen, ob dieses Gerät, das wir auf dem Bildschirm sehen, ein Materietransmitter ist, Barry? Genau das, Tora. Ist es ein Transmitter? Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es einer ist. Pharaonen laufen aus dem Energiefeld zwischen den Säulen hervor. Chector, nun sag es uns endlich. Ist das ein Transmitter? Hey, warum antwortest du nicht? Lassen Sie ihn, Bully. Der Pharaon ist ziemlich durcheinander. Eben ist der Tort aus dem Transmitter gekommen. Der Tort ist der Herrscher aller Pharaonen. Also ist der Tort vom 8. Planeten hierher geflohen. Mit seiner Familie und mit seinem ganzen Hofstaat. Roden? Ja, Chector, was möchtest du mir sagen? Der Tort möchte dich sprechen, sofort. Er wird dich empfangen. Betty, woher weiß Chector das? Der Tort hat kein Wort von sich gegeben. Siehst du den Stab in den Händen des Tort, Bully? Das ist das Zeichen. Damit signalisiert der Tort, dass er zu einem Gespräch bereit ist. Chector, teile deinem Herrscher mit, dass ich ihn empfangen werde. Hier in der Zentrale meines Raumschiffes. Anders geht es leider nicht, weil wir uns ohne die Übersetzungsmaschine nicht verständigen können. Danke, Roden. Ich versuche es ihm zu erklären. Von wo aus kann ich mit ihm sprechen? Kommen Sie, Chector. Von dem Pult da drüben gebe ich Ihnen eine direkte Verbindung. Danke, Betty. Perry, warum hier an Bord? Weil ich mich hier einigermaßen sicher fühle, Bully. Mobilisiere die Kampfroboter. Wir müssen dem Tort einen würdigen Empfang bereiten. Wo ist John Marshall? Hier, Sir. John, Sie werden die Kommandos geben, laut und energisch. Notfalls brülle ich wie ein Stier, Sir. Führen Sie die Roboter an die Schleuse und sorgen Sie dafür, dass sie sich in Ehrenformation aufbauen. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Wozu das alles, Perry? Wollen Sie mit diesem Imponiergehabe Stärke vortäuschen? Genau das, Tora. Die Pharaonen wären uns klar überlegen, wenn wir nicht die akonitische Technik hätten. Aber wir treten ja nicht als Terraner, sondern als Akoniden auf. Und da müssen wir schon ein wenig Theaterdonner machen. Ach, richtig. Schmücken Sie sich nur mit fremden Federn. Das liegt Ihnen ja. Tora, wir wollen auf die Erde zurück. Das ist mit der Good Hope nicht mehr möglich, sondern nur mit dem akonidischen Schlachtschiff. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Sie das Schlachtschiff an sich bringen können. Das ist doch lächerlich. Wir werden das Schlachtschiff erobern. Aber das ist nur auf dem 8. Planeten möglich. Das Schiff ist schließlich dort und nicht hier auf dem 9. Planeten. Das ist mir keineswegs entgangen. Dann werden Sie auch begreifen, dass wir nur mit Hilfe der Pharaonen zum 8. Planeten kommen können. Nur Sie haben Transmitter. Und nur Transmitter können uns zur Hauptwelt des Vega-Systems bringen, ohne dass die Topsieder etwas merken. Ach, was Sie vorhaben, ist Wahnsinn. Es ist verrückt. Die Topsieder haben längst alle Transmitter unter ihre Kontrolle gebracht. Wahrscheinlich hat der Tort die letzte sich bietende Möglichkeit genutzt, hierher zu fliehen. Sie werden es erleben, Tor. Ich bin gespannt, wie Sie dem Tort erklären wollen, dass die Topsieder Ihnen, dem mächtigen Herrscher Arkons, das Schlachtschiff stehlen konnten. Auf keinen Fall werde ich ihm die Wahrheit sagen. Er braucht schließlich nicht zu wissen, wie vertrottelt und schlafmützig akonidische Offiziere sind, oder? Warum gehen Sie denn, Tora? Der Herrscher der Pharaonen lud Perry Rhodan und die Good Hope ein, einen geheimen Stützpunkt in den Bergen aufzusuchen. Dieser Einladung folgte Rhodan allzu gern, zumal er erfuhr, dass in dem Versteck ein Transmitter stand. Unter erheblichen Mühen gelang es, das havarierte Raumschiff zu dem Stützpunkt zu bringen und dort zu landen. Staunend verließen die Terraner danach die Good Hope. Das hätte ich nicht erwartet. Eine riesige Anlage, versteckt in einer Schlucht und nach oben hin verschließbar. Ja, ganz erstaunlich. Das überrascht mich allerdings auch. Check da, wohin gehen wir? Warten Sie, dort kommt Hauptmann. Rhodan, seien Sie mir willkommen. Ich bin Hauptmann, der Kommandant dieser Festung. Nein, ich war der Kommandant. Sie waren... Wie soll ich das verstehen? Der Tort hat Sie als neuen Kommandanten eingesetzt. Mich? Davon hat er mir nichts gesagt. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin froh, dass Sie da sind. Wir alle wissen, welche große Verdienste Sie unserem Volk erwiesen haben. Nun, halten wir uns damit nicht auf. Sagen Sie mir, besteht noch eine Transmitterverbindung nach Ferrol? Ferrol ist vom Feind besetzt. Die Invasoren aus dem All... Das ist mir bekannt. Ich möchte wissen, ob ich mit Hilfe eines Transmitters unbemerkt nach Ferrol kommen kann. Da müssten Sie einen Transmitter auf Ferrol finden, der von den Top-Siedern noch nicht kontrolliert wird. Der Tort hat mir gesagt, dass es im Roten Palast ein Geheimgerät gibt. Ich bin sicher, dass die Top-Sieder es noch nicht gefunden haben. Sie wollen es wirklich wagen, durch dieses Gerät herauszukommen? Warum nicht? Was bleibt uns denn? Oder sollen wir warten, bis die Top-Sieder hier erscheinen? Sie haben recht. Wir müssen angreifen, solange das noch möglich ist. Was haben Sie vor, Perry? Ganz einfach, Chris. Wir gehen durch den Transmitter, kommen auf Ferrol heraus, nehmen den Topsiedern dort ihr Schlachtschiff weg und liefern ihnen einen Kampf, wie sie ihn noch nicht erlebt haben. Perry, Sie wissen doch, dass das unmöglich ist. Tora, es ist entschieden. Es ist also sinnlos, jetzt noch Kritik zu üben. Einige Stunden später führte Rhodan die Besatzung der Good Hope in eine Halle, in der der Transmitter stand, jene geheimnisvolle Maschine, die sie in pure Energie verwandeln und durch den Hyperraum über Hunderttausende von Kilometern hinweg zum 8. Planeten des Vega-Systems bringen sollte. Rhodan spürte das Unbehagen und die innere Spannung der anderen. Perry, für mich ist es schwer vorstellbar, dass diese Maschine funktioniert. Das ist alles so fantastisch. Ich meine, bist du sicher, dass wir auf Ferrol ankommen? Im Ganzen meine ich, nicht stückweise. Ganz sicher. Glaub mir, keiner der Pharaonen würde zwischen die Transportgatter gehen, wenn er nicht wüsste, dass er den Transport überlebt. Ja, du hast ja recht. Es ist nur, weil ich mich noch nie in Materie verwandelt habe, verstehst du? Keine Sorge, das macht der Transmitter für dich. Komm, Bulli, wir beiden zuerst. Ich habe das Gefühl, ich gehe zu meiner eigenen Hinrichtung. Nimm dich zusammen, Bulli. Die Pharaonen werden schon aufmerksam. Es wäre nicht gut, wenn Sie glauben, dass du Angst hast. Ich? Und Angst? So ein Unsinn. Ich rede nur so viel, damit du nicht so nervös wirst. Ah, natürlich, ja. Das habe ich mir gedacht. Hoppma, schalte den Transmitter ein. Sofort, Woden. Nur ein Wort noch. Ihr werdet bei dem Stamm der Sichers in den Bergen von Ferrol ankommen. Die Sichers sind sehr kriegerisch, aber sie wissen Bescheid. Sie werden euch helfen. Danke, Hoppma. Wir wollen die Sichers nicht länger warten lassen. Viel Glück, Woden. Transmitter ein. Auf einem anderen Planeten, dieses Ferrol. Und diese finsteren Burschen da sind unsere Verbündeten, die Sichers. Oh, die sehen alles andere als freundlich aus. Los, raus aus dem Transmitterkäfig. Ja, wir müssen Platz machen für die anderen. Sie sind uns alle willkommen. Sie müssen Perry Roden sein. Ja, mein Name ist Roden. Ich bin Kit Keeler. Ich führe hier das Kommando. Bitte begleiten Sie mich. Ihre Freunde werden auch gleich kommen. Zur Seite, Bully. Wir müssen Platz machen, damit der Transport weitergehen kann. Ja. Verlassen wir die Halle, Roden. Heute haben wir eine besonders klare und angenehme Luft. Die Sicht reicht fast bis zur Stadt. Kann man das Schlachtschiff der Topsieder sehen? Nein. Dafür sind wir zu weit von der Hauptstadt entfernt. Und wie heißt Ihre Stadt hier in den Bergen? Sikorum. Die einzige Stadt, die noch nicht von Topsiedern besetzt ist. Aha. Unser Ziel ist, den Topsiedern ihr größtes Raumschiff zu nehmen. Dieses Raumschiff ist groß wie ein Berg und stärker bewaffnet als jedes andere Schiff. Aber sie werden gar nicht erst an das Schiff herankommen. Denn überall zwischen hier und dem Raumhafen sind Wachtposten aufgestellt. Wir werden sie ausschalten. Bei einigen wird ihnen das gelingen. Aber nicht bei allen. Wir haben Waffen, mit denen wir dieses Problem lösen können. Einige Tage lang bereiteten sich Terraner und Faronen auf den Kampf um das Schlachtschiff vor. Währenddessen herrschte überall auf dem Planeten Ferrol Unruhe. Immer wieder griffen die Faronen die Invasoren aus dem Untergrund heraus an und fügten ihnen schwere Verluste zu. Daher befanden sich die Faronen in höchster Alarmbereitschaft, als Rodan und die Besatzung der Gotob die Stadt in den Bergen endlich verließen. Mühsam arbeiteten sich Terraner und Faronen durch das scharf überwachte Land voran und nur langsam rückte die Hauptstadt näher. Ich bin froh, dass wir die Arkonidenanzüge haben, Perry. Und wegen der Schwerkraft, Bulli. Genau. 1,4 Gramm können ganz schön unangenehm werden, wenn man ihnen ständig ausgesetzt ist. Perry! Dort drüben hinter dem Wäldchen sind Topsieder. Danke, John. Sie haben einen Kampfgleiter und Sie wollen starten. Wenn Sie aufsteigen, werden Sie uns sehen. Sie sind verunsichert, Perry. Eine Gruppe von Ferronen hat Sie vor etwa 2 Stunden angegriffen und arg bedrängt. Sie haben sich vorgenommen, sofort scharf zu schießen, wenn Ihnen irgendetwas auffällt. Danke, Betty. Schnell, wir müssen zum Waldrand. Dort können wir uns verstecken. Los, Tempo, beeilt euch! Schneller, schneller, sie starten. Gleich haben wir es geschafft. Komm, Betty, versteck dich hinter den Bäumen. Sie wollen in unsere Richtung fliegen. Ruhig, verhaltet euch ruhig. Wenn sie uns zu nahe kommen, beruhigen wir sie mit dem Psychostrahler. Achtung, der Gleiter kommt! Hoffentlich sehen sie die Spur nicht. Schießen. Lauft weiter in den Wald, schnell! wissen genau, wo wir sind. Wir brauchen Verstärkung für Sie. Es sind 3, 4, nein, 7 Gleiter. Sie alle kommen hierher. Harry, wir müssen Sie mit dem Psychostrahler ausschalten. Ich versuche es, ja. Aber Sie reagieren nicht darauf. Sie sind zu weit weg. Harry, wir müssen zurückschießen oder wir kommen hier nicht mehr raus. Taco Kakuta. Ja, Perry? Schnell, Taco. Teleportiere dich hinter den Gleiter und gib den Topsy dann Psychostrahlen zu spüren. Befiehl ihnen zu verschwinden. Ich bin gleich wieder da. Viel Glück. Zieht euch zurück. Lauft. Da. Taco ist bei den Topsy dann. Perry, hören Sie, da kommt... Taco, zurück! Komm zurück! Hey, Perry. Das war einer von unseren Raumjägern. Er hat die Top-Seeder abgeschossen. Wo ist Taco? Taco! Hat jemand gesehen, ob Taco rechtzeitig weggekommen ist? Taco! Hier, Perry. Ich hab Glück gehabt. Ich konnte gerade noch verschwinden. Fast hätte Derringhaus mich erwischt. Captain Klein war es, Taco, nicht Derringhaus. Ich habe seine Gedanken erfasst. Er hat dich in letzter Sekunde bemerkt, aber da war es schon zu spät für ihn. Wir sollten ihm sagen, dass du okay bist. Ich rufe ihn über Funk. Captain Klein? Hallo, Captain Klein. Hören Sie mich? Ich höre Sie, Roden. Sir, ich habe Taco Kakuta zu spät gesehen. Sagen Sie mir, ist er... Beruhigen Sie sich, Klein. Taco ist rechtzeitig geflüchtet. Wo sind Sie jetzt? Ach, Gott sei Dank. Ich fliege direkt auf Sie zu. Ich habe 7 Topsit-Gleiter auf dem Radarschirm. Die Echsen wollen Sie angreifen. Geben Sie uns Deckung. Wir müssen zur Stadt. Bis dahin ist es nicht mehr weit, Sir. Am besten gehen Sie durch die Schlucht, die direkt vor Ihnen liegt. Überall sonst wimmelt es von Topsiedern. Verstanden. Danke. Halten Sie sich von dem Schlachtschiff fern. Sie könnten von dort aus angegriffen werden. Verstanden, Sir. Wo ist Derringhaus, Klein? Die Echsen haben ihn abgeschossen. Aber er lebt und ist unverletzt. Soweit ich weiß, versucht er, sich zur Stadt durchzuschlagen. Er muss in Ihrer Nähe sein. Verstanden. Ende. In ein paar Sekunden bin ich bei Ihnen. Ende, Sir. Der Raumjäger kommt. Da ist er. Klein hat alle 7 Gleiter abgeschossen. Eine tolle Leistung. Bravo, Klein. Jetzt ist der Weg frei. Ich dachte, das wird knapp. Kommt, weiter in die Schlucht. Schnell. Da sind noch mehr Gleiter. Sie fliegen auf uns zu. Da vorne liegt die Schlucht. Weiter. Taco? Ja, Sir? Sie müssen noch einmal ran, Taco. Besänftigen Sie die Topsieder mit dem Psychostrahler. Aber passen Sie auf. Klein kommt bestimmt noch einmal. Ich warte lieber, bis er vorbei ist. Da ist er ja schon. Jetzt. Ich schalte aus, was noch an Echsen übrig ist. In Deckung! Hinter die Felsen! Die Topsieder kommen! Uli und ich setzen Psychostrahler ein. Die anderen verhalten sich ruhig. Da sind sie. Wir sagen ihnen, dass sie verschwinden sollen. Ganz konzentriert daran denken, Uli. Das tue ich ja schon die ganze Zeit, Perry. Diesmal klappt es. Sie ziehen ab. Bei Einbruch der Dunkelheit erreichte die Gruppe die größte und wichtigste Stadt des Planeten. Das höchste Gebäude der Stadt erreichte eine Höhe von etwa 200 Metern. Es wurde jedoch weit überragt von dem arkonidischen Schlachtschiff, das einen Durchmesser von 800 Metern hatte und dessen obere Polwölbung bis in die Wolken hineinreichte. Unser erstes Ziel haben wir erreicht. Wir sind in der Stadt. Seht euch bloß mal das Schlachtschiff an. Es sieht tatsächlich aus wie ein großer, runder Berg. Wo ist Kekela? Wo ist der Verona? Kekela, bitte, komm her. Du willst wissen, wohin wir jetzt gehen sollen? Genau das, Kekela. Irgendwo müssen wir uns verstecken. Ganz in der Nähe ist der Gasthof meines Freundes Tiamea. Bei ihm können wir untertauchen. Wo ist das? Siehst du das gelbe Haus dort drüben? Das ist es. Wir müssen die Straße überqueren, wenn wir dorthin wollen. Topsieder sehe ich nicht, aber überall sind Verronen. Die verraten uns nicht. Ganz sicher nicht. Oder glaubst du, auch nur ein einziger Ferone arbeitet mit Topsiedern zusammen? Bestimmt nicht. Weiß Tiha mehr Bescheid? Ja, wir haben ihm einen Boten geschickt. Gut, dann kommt. Unter den Augen ebenso ahnungsloser wie erstaunter Pharaonen eilte die Besatzung der Gotob zusammen mit ihren pharaonischen Verbündeten über die Straße, lief durch einige dunkle Gärten und verschwand dann im Gasthof. Kurz darauf schwebte ein Gleiter der Topsider vorbei. Doch niemand machte die Invasoren auf die Gefahr aufmerksam, die ihnen drohte. Kekela behielt recht. Tiamer nahm die Einsatzgruppe auf und versorgte sie mit allem, was sie benötigte. Der Gastwirt erklärte sich sofort bereit, ebenfalls gegen die Topsider zu kämpfen. Riet allerdings ebenso energisch wie vergeblich von einem Angriff auf das Schlachtschiff ab. Dieses war für ihn eine absolut uneinnehmbare Festung. Könnten wir uns nicht mit einem etwas kleineren Ziel zufrieden geben, Roden? Nein, Tiamer. Uns geht es um das Schlachtschiff und sonst gar nichts. Aber zuvor müssen wir in den Roten Palast. Das ist unmöglich. Das Schlachtschiff und der Rote Palast werden so scharf bewacht, dass niemand auch nur in seine Nähe kommt. Die Topsieder sind nicht dumm. Sie wissen sehr wohl, was ihre Macht gefährden könnte. Das ist mir klar. Deshalb benötigen wir einen Transmitter. Nur mit Hilfe eines solchen Geräts kommen wir in den Palast. Was glaubst du, Tiamir? Gibt es irgendwo einen Transmitter, den wir den Topsiedern wegnehmen können? Den Topsiedern wegnehmen? Nein. Wie willst du das anstellen? Sie sind uns in allen Belangen überlegen. Wir haben Waffen, mit denen wir jeden Topsieder überwinden können. Verlass dich auf uns. Wenn wir wissen, wo wir einen Transmitter finden können, dann holen wir ihn. Du musst es wissen, Lowell. Ich kenne verschiedene Gebäude, in denen Transmitter stehen. Aber alle werden scharf bewacht. Eine Chance haben wir wohl nur bei der Post. Gut, dann entscheiden wir uns für die Post. Besorge uns einen Lastwagen und eine Zeichnung vom Gebäude. Kannst du das? Kein Problem, Roden. Kurz vor Sonnenuntergang näherten sich Rodan, Bully und der Teleporter Taku Kakuta dem Postgebäude. Sie liefen im Schatten der Häuser, wo es bereits so dunkel war, dass niemand sie sehen konnte. Wir müssen an der Wache dort vorbei. Bully, nimm den Psychostrahler. Schon geschehen, Perry. Der Topsieder wird nichts sagen. Kommt! Lass uns vorbei. Ja, ja. Und vergiss, dass du uns gesehen hast. Ja, ja. Leise. Hier unten ist niemand. Aber im Treppenhaus scheinen Topsieder zu sein. Tiamir hat übertrieben. So scharf bewacht ist diese Post ja nun auch wieder nicht. Hier sind Liftkabinen. Wollen wir damit nach unten fahren? Schnell, da kommt jemand die Treppe rauf. Hoffentlich steht der Transmitter noch im Keller. Warum gehen die Türen nicht zu? Die Topsieder kommen. Endlich. Das war knapp, Harry. Hoffentlich haben sie nichts gemerkt. Aha, aufpassen. Wir haben Glück gehabt. Hier unten scheint niemand zu sein. Hinter der Tür dort muss der Transmitter stehen. Tatsächlich. Da ist er. Hoffentlich funktioniert er noch. Das werden wir erleben. Los, Kontakte lösen. Der Käfig steht auf Rollen. Besser hätte es für uns kaum kommen können. Oh, du meine Güte. Ist das Ding schwer? Kommt, wir rollen es zum Lift. Weiter, weiter. Wir hätten mehr Männer mitnehmen sollen. Wir schaffen es. Los, nicht aufgeben. Weiter, nur noch das kleine Stück bis zum Lift. So. Und jetzt drehen. Gut, gut, gut, gut so. In den Lift damit. Oh. Das wär's. Jetzt fahr den Lift nach oben, Bulli. Ah. Wir müssen Hilfe holen. Allein bringen wir den Transmitter niemals durch die Halle hin bis zur Straße. Wir brauchen wenigstens noch zwei starke Männer. Du kannst sie holen, wenn wir an der Haupttür sind. Oh, Ich sag's ja. Das Glück ist auf unserer Seite. Keiner von den Topsiedern zu sehen. Dann los, raus mit dem Ding. Nein, wartet. Da kommt jemand. Leise. Er bleibt stehen. Draco? Ja, Trekon, Herr. Fremde sind in der Stadt. Sie sind gesehen worden. Es könnte sein, dass es Arkoniden sind. Töte sie, wenn du sie siehst. Sofort und ohne Anruf. Ja, Herr. Du hast den Befehl, sofort zu schießen. Ist das klar? Vollkommen, Herr. Gut. Oh, verdammt. Die waren nahe dran. Was war denn los, Bulli? Warum hast du sie nicht mit dem Psychostrahler bearbeitet? Das hab ich ja, aber dieser röchelnde Kerl spricht nicht darauf an. Das habe ich schon gemerkt, als wir ihn draußen vor der Stadt gesehen haben. Der Mann ist gefährlich. Taco, jetzt bist du dran. Teleportiere nach oben und sorge für Unruhe. Lass dich jagen. Wir brauchen Zeit, um den Transmitter nach draußen zu bringen. Viel Glück, Perry. Was ich tun kann, werde ich tun. Weg ist er. Teleportieren müsste man können. Nun komm, jammere nicht. Los, an die Arbeit. Ja. Die Tür aufbringen. Gib dem anderen ein Zeichen, dass sie kommen können. Hör doch, das ist Taco. Er sorgt für Unterhaltung. Sekunden später war Verstärkung da. Sieben Männer schleppten den Transmitter zu einem Lastwagen, der vor dem Gebäude parkte, und hoben ihn auf die Ladefläche, ohne dass die Topsieder aufmerksam wurden. Als der Lastwagen mit aufbrüllendem Motor davonfuhr, materialisierte Taco Kakuta erschöpft, aber vergnügt grinsend auf dem Laster. Er hatte die Topsieder in einem Maße verwirrt, wie die Echsenwesen es noch nie zuvor erlebt hatten. Der Teleporter Taco Kakuta drang unbemerkt in den Roten Palast ein und richtete den Transmitter, der dort stand, auf das Gerät ein, das die terranische Einsatzgruppe erbeutet hatte. Als Taco Kakuta zurückkehrte, nutzten Perry Rhodan und John Marshall und Wurio Sengo, der Seher, die Transmitterverbindung, um in den Roten Palast einzudringen. Taco Kakuta zog es vor, erneut zu teleportieren. Taco, da sind Sie ja. Dies ist die 38. Etage des Palastes, richtig? Richtig. Und in der Nähe hält sich niemand auf. John wird es Ihnen bestätigen. Ja, das stimmt. Wir sind allein in diesem Teil des Palastes. Die Topsieder scheinen noch nicht einmal zu wissen, dass hier ein Transmitter steht. Wurio, Sie können durch feste Materie hindurchsehen. Glauben Sie, dass Sie Cracked Orn finden können? Er ist der Oberbefehlshaber der topsidischen Flotte. Warten Sie einen Moment, Perry, ich suche ihn. Ich habe bereits über 5 Stockwerke durchleuchtet. Er ist... Ja, Wurio? Ich habe ihn. Er ist 7 Stockwerke unter uns. Sind Sie sicher, dass es Cracked Orn ist? Ganz sicher. John, was sagen Sie? Sie können seine Gedanken erfassen? Habe ich mich geirrt? Nein, Wurio. Es ist tatsächlich Cracked Orn, der Oberbefehlshaber der Topsieder. Taco, dann sind Sie an der Reihe. Gehen Sie kein Risiko ein. Ist Ihr Psychostrahler einsatzbereit? Keine Sorge, Perry. Es ist alles okay. Na dann, viel Glück. Danke. Wird schon schief gehen. Cracked Orn fuhr erschrocken zusammen, als plötzlich ein dunkelhaariger Mann wie aus dem Nichts heraus vor seinem Arbeitstisch erschien. Der Topsieder wollte den Alarmknopf drücken, doch da richtete der Fremde eine Waffe auf ihn. Und plötzlich überlegte Cracked Orn es sich anders. Der Psychostrahler tat seine Wirkung. Hören Sie mir zu, Cracked Orn. Im 38. Stockwerk wartet Perry Rhodan. Er möchte mit Ihnen reden. Lassen Sie ihn holen und sorgen Sie dafür, dass er freundlich behandelt wird. Wie Sie wünschen. Ordonnanz? Ja, Herr. Ein Fremder ist im 38. Stockwerk. Bringen Sie ihn zu mir. Er ist mein Gast. Sofort, Herr. Es wird nicht lange dauern. Wahrscheinlich kommt Rhodan Ihrem Mann bereits entgegen. Er kann sich nicht frei im Haus bewegen. Niemand kann das. Herein. Perry. Sie? Ich wollte unseren Freund nicht so lange warten lassen. John Marshall hat mir gesagt, dass alles gut läuft. Die Ordonnanz soll gehen. Verschwinde. Ja, Herr. Hören Sie zu, Cracked Orn. Wir brauchen das Schlachtschiff. Das Schlachtschiff? Natürlich, wir auch. Sie haben mich missverstanden. Sie werden das Schlachtschiff an uns übergeben. Befehlen Sie der Mannschaft, das Schiff zu verlassen. Sagen Sie, dass es gründlich überholt werden muss. Das ist erst vor ein paar Tagen geschehen. Niemand würde diesen Befehl ohne Rückfragen akzeptieren. Das ist allerdings... Dann erklären Sie, dass die Bordwaffen gegen neue, bessere ausgetauscht werden sollen. In 5 Stunden darf sich kein einziger Topsieder mehr an Bord befinden. Ich habe verstanden. Wir gehen jetzt. Sie werden unseren Besuch vergessen. Nicht aber den Befehl. Den werden Sie ausführen. Ich werde tun, was Sie befohlen haben. Gut. Lassen Sie uns jetzt zu den Fahrstühlen bringen. Selbstverständlich. Komm, Taco. Gehen Sie aus dem Weg, Tekahon. Herr, verzeihen Sie mir, dass ich es wage, eine Frage zu stellen. Aus dem Weg! Aber sofort! Ja, Herr. Ungehindert kehrte Rodan in das Gasthaus von Tiamer zurück. Hier begannen die letzten Vorbereitungen für die Übernahme des Schlachtschiffes. Rodan und Thora teilten die Männer für die verschiedenen Aufgaben ein, die sie später an Bord des riesigen Raumers zu übernehmen hatten. Vom 9. Planeten kamen währenddessen auch die Roboter, die an Bord der Gotob gewesen waren. Sie sollten die Aufgaben an Bord des Schlachtschiffes übernehmen, die sonst niemand hätte wahrnehmen können. Das ist Kekela. Rodan, die Topsieder gehen von Bord. Ich habe es gesehen. Sie kommen in hellen Scharen aus dem Schlachtschiff. Ruhe bitte. Wir brechen sofort auf. Wir verteilen uns wie besprochen auf die 4 Lastwagen und fahren direkt zum Schlachtschiff. Und dann, Rodan? Werden Sie uns verlassen? Nicht bevor die Topsieder aus dem Vega-System vertrieben worden sind, Kekela. Das verspreche ich Ihnen. Na los jetzt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Niemand weiß, wie lange die Wirkung des Psychostrahlers anhält. Richtig. Wenn der Topsieder es sich anders überlegt, war alles vergebens. Also, auf die Lastwagen, schnell. Komm, Bulli. Wir setzen uns ins Führerhaus zu Kekela. Ja, gut, Perry. Hast du deinen Psychostrahler dabei? Na, ohne den gehe ich doch keinen Schritt. Jetzt kommt es darauf an. Unsere Freunde schlagen zu. Das Ablenkungsmanöver am anderen Ende der Stadt. So viele Tops wieder auf sich ziehen. Und Cracked On. Ohne dieser Zungenbrecher heiß beschäftige. Seht euch das an. Ein Großaufgebot der Tops wieder. Es fährt genau dorthin, wo wir es haben wollen. Weg vom Schlachtschiff, weit weg. Der Raumhafen, wir sind da. Uli, richte den Psychostrahler auf die Wache. Sie müssen uns durchlassen. Sieh doch, Perry. Da ist doch dieser zischelnde, ewig hustende Topsieder. Er redet auf. Cracked On. Nein. Verdammt. An der Mimik dieser Echsen ist nicht zu erkennen, was sie denken. Komm, Bulli, wir steigen aus. Wir müssen uns um die beiden kümmern. Kekela, weiterfahren. Die Rampe hoch bis in den Hangar des Schlachtschiffes, egal was kommt. Der Transmitter, den wir auf der Ladefläche haben, muss an Bord, unbedingt. Ich werde ihn an Bord bringen, Rowan. Gut, bis später. Jetzt haben Sie uns bemerkt. Das sieht nicht gut aus, Perry. Ich fürchte, die Psychostrahlen wirken nicht mehr bei Ihnen. Cracked On, was macht dieser Mann hier? Ich verstehe nicht. Was geschieht hier? Was ist überhaupt los? Wer sind Sie? Was treiben Sie hier? Sie wollen das Schlachtschiff stehlen! Die Waffe weg! Verdammt! Alarm! Alarm! Haltet sie auf! Alarm! Will, halt den Mund! Bulli, bist du verletzt? Nein, ich habe ihn getötet. Ich musste es tun. Sonst hätte er mich umgebracht. Schnell. Die Lastwagen sind schon drin. Verdammt, Harry, das schaffen wir nicht. Doch, doch, wir schaffen es. Nicht aufgeben, Uli, nicht aufgeben. Weiter. Die Echsen rücken von allen Seiten heran. Sieh doch. Die Rampe hoch, Uli. Harry, kommen Sie! Schneller! John, schließen Sie die Schleuse. Fahren Sie die Rampe hoch. Das war knapp. Weiter zur Zentrale. Los, kommt. Taku Kakuta ist schon oben. Er baut Schutzschirme um das Schlachtschiff auf, damit die Topsieder uns nicht folgen können. In den Antigravschacht. Kommt. Wir starten so schnell wie möglich. Ja, noch sind fast 100 Topsieder an Bord. Die Mutanten sollen sich ihre annehmen und sie mit dem Psychostrahler ausschalten. Wir werfen sie dann später raus. Hier müssen wir die Schacht verlassen. Die Zentrale. Gut, aussteigen. John, fahren Sie das Hauptschott auf. Danke. Hallo, Taco. Alles in Ordnung? Gut, dass Sie kommen. Der Schutzschirm steht. Die Topsieder kommen nicht an uns heran. Der Energieschirm hat sie förmlich weggefegt. Wie weit sind wir? Sind die wichtigsten Posten besetzt? Wir können einen Notstart riskieren, Perry. Gut, dann starten wir. John, kümmern Sie sich um die Mutanten. Und die restlichen Topsieder. Ich bin schon unterwegs. Perry, Crest und Tura. Ausgezeichnet. Sie sollen mir helfen. Taco, start! Das Schlachtschiff stieg auf und durchbrach die Kette der allzu hastig aufgebauten Gegenlinie. Die Topsieder konnten den Koloss nicht aufhalten. Rodan brachte das Raumschiff sogleich auf den Kurs zum 9. Planeten. Ich freue mich, dass Ihnen eine weitere Unmöglichkeit gelungen ist, Barry. Ich glaube nicht, dass irgendein Arkonide es gewagt hätte, mit so wenigen Männern ein Schlachtschiff anzugreifen. Und dann auch noch damit zu starten. Sie hätten auf dem Raumhafen gewartet, bis die Topsieder uns eingekesselt hätten, was? Ich weiß nicht, was wir getan hätten. Ich glaube, wir hätten von vornherein aufgegeben. Kampfformationen der Topsieder voraus. Sie eröffnen das Feuer. Gegenfeuer. Sie wollen es ja nicht anders. Energiekanonen. Feuer! Taco? Voller Erfolg, Perry. Wir haben mit einem Schlag ein Fünftel der topsidischen Flotte vernichtet. Hoffentlich haben Sie genug. Ich habe keine Lust, ein Gemetzel zu veranstalten. Sie drehen ab, Sie haben gewonnen, Perry. Sie haben auf ganzer Linie gewonnen. Sie haben die Good Hope gegen ein Schlachtschiff eingetauscht. Eine Invasion zurückgeschlagen, die eigentlich der Erde gegolten hat. Und darüber hinaus noch einen Transmitter erbeutet. Hoffentlich sind die Feronen damit einverstanden, dass sie eines dieser Geräte ins Sol-System entführen. Die Feronen waren einverstanden, wenngleich sie Bedenken hatten, das Geheimnis der Transmitter mit den Terranern zu teilen. Doch Perry Rodan hatte die Topsieder aus dem Vega-System vertrieben und damit unabsehbares Leid von den Feronen abgewendet. Dafür, so schien es den Feronen, konnte schließlich kein Preis zu hoch sein.